الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بارك الله فيكم. في فيرنس إن شاء الله تعالى مدين سنن فم جزانت من الله صلى الله عليه وسلم بشفتين. Das heißt, wie hat der Gesandte صلى الله عليه وسلم sich verhalten? Denn es ist sehr wichtig, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam äußerlich und innerlich zu folgen. Das heißt, genauso zu glauben wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und genauso zu handeln wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran: Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran. Das heißt, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, sprich, wenn ihr Allah liebt, فَاتَّبِعُونِي, folgt mir. Wem? Folgt dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, folgt dem Koran und der Sunna. Was bekommst du? يُحِبِّبُكُمُ اللَّهِ, Allah wird euch lieben. Das ist das Erste. Zweitens, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, und er wird euch eure Sünden vergeben. Subhanallah. Diese zwei Sachen hast. Und einer der großen Gelehrten der Tabi'in und Schüler der Sahaba, Hassan al-Basri, sagte, das Zeichen der Liebe zu ihm, also zu Allah subhanahu wa ta'ala, war, indem sie die Sunna des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam befolgt seien. Indem sie die Sunna seines Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam befolgt haben. Und die Gelehrten sagen hierzu: Umso mehr man den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgt, umso mehr liebt Allah tabarak wa ta'ala einen. Natürlich mit der Bedingung, indem man den richtigen Glauben hat. Und Allah azza wa jalla lobte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte: Wahrlich, du hast gewaltige Charaktereigenschaften. Und einige der Gelehrten des Salaf haben gesagt: Wahrlich, du bist auf einer gewaltigen Religion. Und alaihi salatu wassalam hat gesagt, die Besten von euch sind die, die den besten Charakter haben. Und Allah azza wa jal will von uns, dass wir uns Allah fügen, ihm subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbeten und ihm nichts beigesellen und ihn nur so anbeten, wie er es offenbart hat, indem wir dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgen. Wenn wir sagen, Ashhadu an la ilaha illallah, heißt das, ich bezeuge, dass keiner mit Recht und Wahrheit angebetet wird, der einzige wahre Gott, Allah. Und ich negiere alle falschen Götter und Anbetungen neben Allah. Und wenn du sagst, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist, dann heißt das, ich folge keinem außer dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. So wie Allah es geboten hat, handle ich, und das, was Allah verboten hat, das unterlasse ich. Na'am. Wir werden inshallah ta'ala die Sunnah des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam studieren, auf das Allah azza wa jal sich mir und euch erbarmt und auf das Allah tabarak wa ta'ala mich und euch in Jannatul Firdaus ohne Abrechnung und ohne Strafe eingehen lässt. Und dass wir von den Händen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam trinken, von den Händen von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vom Becken von Al-Haut am jüngsten Tag, und nicht von denen gehören, die von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abgehalten werden. Möge Allah azza wa jal mit uns zufrieden sein. Und wir werden nicht darauf schauen, ob diese Sunna Pflicht ist oder nicht. Die allgemeine Regel ist, dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu folgen. Und das wird unser Ziel sein. Wir fangen inshallah ta'ala mit den Sunnan nach dem Aufstehen vom Schlaf an. Was macht man? Erstens, barakallahu fikum, man wischt sich den Schlaf vom Gesicht. Man reibt sich den Schlaf vom Gesicht. Bei Muslim wurde überliefert, bei Sahih Muslim, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam stand auf nach dem Schlaf, hat sich hingesetzt und hat sich den Schlaf aus dem Gesicht gerieben. Also er ist aufgestanden, hat sich hingesetzt und hat sich den Schlaf aus dem Gesicht gerieben. So hat sein Gesicht gerieben, alles, was in seinem Gesicht vom Schlaf war. Das ist das Erste, was wir machen. Zweitens, er machte ein Bittgebet. Welches Bittgebet? Unter anderem das Bittgebet, Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin. Alles Lob gebührt Allah Azza wa Jal, der uns lebendig gemacht hat, nachdem er uns sterben ließ, und zu ihm ist die Auferstehung. Bei Bukhari. Hier ist sehr, sehr wichtig zu sagen, dieses Bittgebet findet ihr auch bei Hisnul Muslim, und es gibt auch noch andere Bittgebete. Wer mehr macht, hat mehr praktiziert. Alhamdulillah. Dieses Bittgebet, Alhamdulillahilladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nushur, bedeutet Folgendes: Alhamdulillah, alles Lob und Dank gebührt Allah, dem einzigen wahren, vollkommenen Gott, der vollkommen ist in Bezug auf sein Wesen, in Bezug auf seinen Namen, in Bezug auf seine Taten, in Bezug auf seine Eigenschaften, in Bezug auf seine Aussagen. Er ist vollkommen. Wir danken ihn und loben ihn aufgrund seiner Vollkommenheit und aufgrund dessen, was er uns gegeben hat. Derjenige, alladhi ahyana ba'dama amatana, derjenige, der uns lebendig machte, nachdem er uns sterben ließ. Nachdem er uns sterben ließ. Denn Allah ist der einzige Gott und er hat die einzige Möglichkeit, leben und sterben zu lassen. Es gibt keinen, der diese Eigenschaft besitzt, außer Allah, der erschafft und zu leben erweckt, sterben lässt und wieder zu leben erweckt. Subhanahu wa ta'ala. Und der Schlaf, sagen die Gelehrten, ist der kleine Bruder des Todes. Denn Allah azzawajal sagt, und Allah azzawajal lässt die Seele sterben in ihrem Schlaf, wenn sie schläft. Subhanallah. Na'am. Und zu ihm ist die Auferstehung oder die Rückkehr. Denn Allah azzawajal wird uns, nachdem wir gestorben sind, auferstehen lassen, Yawm al-Qiyamah, und er wird mit uns abrechnen. Es gibt auch das Leben in Al-Barzakh, nämlich das Leben im Grab. Möge Allah mich und euch bewahren vor den schlimmen Zuständen des Grabes, vor den Strafen des Grabes. Na, die dritte Sache ist, den Siwak, oder auch man sagt am Miswak, zu benutzen. Das heißt, die Baumzahnbürste ist ein Stäbchen von einem Baum, schaut aus wie ein Aststück, was man dann schneidet, und dann es ist wie eine Zahnbürste, und das benutzt man. Denn der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, es wurde von ihm überliefert, wenn er aufgestanden ist von der Nacht, hat er seinen Mund gereinigt mit dem Siwak, bei Bukhari und Muslim. Und hier ist wichtig, etwas zu erwähnen. Die Ulama sagen, muttafaqun alayh, überliefert, muttafaqun alayh. Yani muttafaqun alayh, sagen die Ulama bei Bukhari und Muslim, vom selben Überlieferer überliefert. Und der Opa von Ibn Taymiyyah rahimahullah Majduddin, er hat unter muttafaqun alayh auch noch Imam Ahmad mit Bukhari und Muslim erwähnt. Aber die meisten Gelehrten heute meine mit muttafaqun alayh Bukhari und Muslim. Das wollte ich nur erwähnen. Na'am. Also nachdem man aufgestanden ist, reinigt man sich die Zähne, den Mund mit dem Miswak. Jetzt fragt einer, reicht es mit der Zahnbürste? Ja, Achi, reinige dir den Mund mit dem Miswak, praktiziere die Sunna und danach kannst du nochmal die Zähne putzen mit Zahnpasta, die inshallah halal ist. Na'am. Die vierte Sunna ist Barakallahu Fikum, und die fünfte, die hängen zusammen, wenn man aufsteht, Barakallahu Fikum, wäscht man sich dreimal die Nase, also spült sie dreimal aus mit Wasser und wäscht sich ebenfalls dreimal die Hände. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch aufsteht von seinem Schlaf, so soll er seine Nase dreimal ausspülen. Denn der Shaitan schläft an seinem, also ganz am Anfang von der Nase, am Nasenloch, bei wieder muttafaqun alayh überliefert. Und ebenfalls muttafaqun alayh, yani bei Bukhari und Muslim überliefert, beide, dass man sich dreimal die Hände wäscht. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn einer von euch aufsteht von seinem Schlaf, so soll er seine Hand nicht ins Gefäß tauchen, bis er sie dreimal gewaschen hat. Also das Erste, was du machst, Bruder, ist, wenn du aufstehst, du wäschst dir dreimal die Hände, langst nicht ins Gefäß. Zum Beispiel, du hast ein Gefäß mit Wasser. Ja. Wenn du da reinlangen würdest, dann wäre, barakallahu fik, dieses Wasser nicht mehr tauglich, Wudu zu machen oder Ghusl, sagen die Ulama. Also du kannst es nicht mehr zur Bereinigung nutzen. Na. Und barakallahu fikum, erstens die Hände dreimal waschen und dann dreimal die Nase ausspülen. Sehr, sehr wichtig. Tayyib. Und diese beiden Befehle, die Nase dreimal zu spülen und die Hände dreimal zu waschen, ist eine Pflicht, sagen die Ulama des Islams. Warum? Weil, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch aufsteht und wenn jemand von euch aufsteht, dann soll er seine Nase dreimal ausspülen. Und er sagt in anderer Überlieferung, er soll sich die Hände dreimal waschen. Das heißt, es ist eine Pflicht, es ist ein Befehl, und ein Befehl bringt mit sich die Pflicht, außer es gibt einen Beweis von Koran und Sunna, der dies von seiner Pflicht auf eine erwünschte Tat heruntersetzt, als Beispiel. Naam. Und das sind die Sunnan, die man praktiziert, wenn man aufsteht vom Schlaf. Erstens, wenn man aufsteht, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam setzte sich hin und hat sich den Schlaf vom Gesicht gerieben. Und wenn jemand nicht aufstehen kann, beispielsweise, dann reibt man sich einfach so den Schlaf mit den Händen aus dem Gesicht. Zweitens, man macht dieses Bittgebet: Alhamdulillahilladhi. Und dann kann man noch andere Bittgebete machen. Und wer mehr macht, ist noch viel besser. Es gibt Bittgebete, die sind sehr, sehr empfohlen. Dann drittens, dass man den Miswak benutzt. Und viertens, die Nase dreimal ausspült mit Wasser. Und fünftens, die Hände dreimal wäscht. Zu den Händen möchte ich noch kurz was erwähnen. Nämlich, einige Ulama, unter anderem die Hanabila, sagen, die Hände zu waschen ist erst verpflichtend oder ist verpflichtend nach einem Nachtschlaf. Aber die meisten Gelehrten sagen, es spielt keine Rolle, ob ein Nachtschlaf oder ein Tagschlaf. Und das ist, wallahu ta'ala a'lam, die richtigere Meinung, die bessere Meinung, die sichere Meinung, dass man die Hände wäscht, immer wenn man aufsteht vom Schlaf. Und allgemein, dass man auch sowieso die Hände nicht ins Gefäß reinlangt, das, was man benutzt als Wudu. Wir haben zum Beispiel Waschbecken. In diesem Fall ist es nicht problematisch. Na'am. Und Allah ta'ala weiß am besten. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.